Ja, Herr von Weizsäcker, Sie haben uns noch mal nachdenklicher gemacht über das, was wir sowieso schon als ungeheuer problematisch erleben. Ich habe jetzt die nicht ganz leichte Aufgabe, einen Brückenschlag zu machen. Wie können wir das, wie können wir möglichst viel von dem, was Herr von Weizsäcker uns gesagt hat, umsetzen in Entrepreneurship? Das ist nicht ganz einfach, weil beim Entrepreneurship geht es irgendwo für den Einzelnen auch darum, Geld zu verdienen. Und dann rutscht er fast selbstverständlich in die Ökonomie. Und dann sind wir da, was Herr Weizsäcker kritisiert hat. Aber ein paar Dinge habe ich aufgegriffen, da sehe ich Chancen. Sie haben von Balance gesprochen, die Bedeutung von Balance. Das kommt ja sonst in der Geschäftsmodellentwicklung nicht vor. Wir haben etwas entwickelt, ein Männchen, das genau auf dieser Balance aufbaut. Ich muss zwischen verschiedenen Dingen mich entscheiden als Entrepreneur, Ökonomie oder Ökologie. Und ich muss eine Balance daraus finden. Und ich muss gucken, wie beeinflusst mein Geschäftsmodell andere Bereiche. Und es geht immer um Balance. Und wenn ich aus der Bahn geworfen werde, muss ich versuchen, trotzdem wieder Balance zu finden. Was passiert jetzt? Jetzt sieht es so aus, als fällt das alles runter. Es fällt aber nicht runter. Es findet eine neue Balance. Also gute Entrepreneurial Designs, ich mag das Wort Geschäftsmodell nicht, da ist schon Geschäft viel zu sehr im Vordergrund. Und Modell brauchen wir auch nicht, sondern funktionierende Praxis. Also Entrepreneurial Designs, gute Designs, finden immer wieder in die Balance zurück. Jetzt sehen Sie, das sieht so aus, als fällt es wirklich runter, aber es hat trotzdem immer noch eine Balance. Das ist die Qualität von guten Entrepreneurial Designs, dass sie eine ausgeprägte Balance haben. Und etwas Zweites, Schumpeter hat gesagt Zerstörung, aber er hat gesagt kreative Zerstörung. Also zur Ehrenrettung von Schumpeter muss man sagen, er wollte nicht einfach zerstören, sondern er wollte die zerstören, und zwar mit kreativen und intelligenten Mitteln, die beharren und die sich sozusagen den Möglichkeiten des Bessermachens nicht öffnen. Also sein kreatives Zerstörung richtet sich stark gegen die schlechten beharrenden Elemente. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, das, was heute aus USA als Disruptive Destruction kommt, ist genau das, alles beiseite schieben. Ein Startup ist umso besser, je mehr es alles, was es gibt, niedermacht und an dessen Stelle sich sozusagen setzt, ohne Rücksicht auf Balance und andere Teile. Warum Citizen Entrepreneurship? Weil ich finde, auch da in Einklang mit Ihnen, Herr von Weizsäcker, dass dieses Thema Entrepreneurship, was ja heißt Weiterentwicklung, wie können wir uns eine Ökonomie vorstellen, die intelligenter ist, die Probleme besser löst als die vorfindbare, die muss getragen werden von mehr Menschen. Dieses, was heute stattfindet, dass dieses enorme Potenzial von Entrepreneurship von einer ganz kleinen Gruppe, ich nenne so, soll nicht abwertend sein, aber die schnellen Jungs. Ist ja gut, wenn Leute Chancen erkennen. Ist ja gut, wenn Leute diese Chancen wahrnehmen. Aber es ist schade, wenn es nur so wenig sind. Ich sehe im Entrepreneurship etwas Ähnliches wie in Bildung. Bildung war früher vorbehalten den Söhnen reicher Familien, den Adeligen, den Kaufleuten, den hohen Beamten. Die konnten ihre Kinder, das waren in der Regel Jungs, auf die besseren Schulen schicken. Und dann hieß es eben, naja, die anderen sind zu dumm. Diese Bauernkinder, diese Arbeiterkinder, Frauen, viel zu dumm. Die können das nicht. Bildung, das verlangt etwas ganz anderes. Da muss man geistige Kräfte haben und so weiter. Und da braucht man Eltern, die das unterstützen. Und am besten Eltern, die eine Bibliothek haben. Dann ist man natürlich wieder bei den Reichen. Also wenn man vom Status quo ausging, konnte man sagen, na, die anderen können das gar nicht. Und dann gab es eben Leute, die haben gesagt, damit geben wir uns nicht zufrieden. Wir geben uns mit dem Status quo nicht zufrieden, sondern wir wollen, dass Bildung allen zugänglich ist. Und dann müssen wir auch an der Bildung was ändern. Dann können es nicht nur ein paar reiche Privatschulen sein. Und dann kann Bildung nicht abhängen von der Zustimmung und der Bildungsbeflissenheit der Eltern und dem Vorhandensein von Büchern und Bibliothek, sondern dann müssen wir Bildung anders aufbauen. Dann brauchen wir Schulbücher. Also das nicht abfinden mit dem Status quo. Und so sehe ich das bei Entrepreneurship auch, nicht abfinden mit dem Status quo. Dass Entrepreneurship etwas ist zwischen Banken, die Geld geben, und Business Administration, irgendwelchen Kursen, wo man Modelle lernt, die für Großunternehmen geeignet sind. Die deutsche Betriebswirtschaftslehre ist entstanden, als Großunternehmen entstanden. Da brauche ich Mathematik, da brauche ich Statistik, da brauche ich komplizierte Formeln und Diagramme und solche Darstellungen. Wenn ich etwas gründe, dann ist das in der Regel überschaubar. Dann gibt es ein Prinzip aus der BWL und das heißt Sparsamkeit. Und da frage ich mich, ob das überhaupt ein Prinzip der BWL ist. Ich höre es selten. Ich höre alles Mögliche aus der BWL, aber selten, dass es darum geht, sparsam mit den Ressourcen umzugehen. Das ist der Punkt. In der Regel beim Entrepreneurship steht eine Frage, die heißt, was gibt es denn noch nicht? Womit kann ich Geld verdienen? Das finde ich eine denkbar dumme Ausgangsposition. Wenn Sie da das so im Kopf haben, vergessen Sie es. Es gibt bessere Wege. Ich schlage Ihnen drei Wege vor. Ein Weg schließt unmittelbar an das an, was von Weizsäcker gesagt hat. Setzen Sie sich für ein Anliegen ein. Alle großen Geister der Geschichte, oder die meisten jedenfalls, haben sich für zeitgenössische Anliegen eingesetzt. Sie haben etwas gemacht, was zu ihrer Zeit wichtig war und in der Regel auch zu etwas Besserem geführt hat, jedenfalls die, die man noch in Erinnerung hat. Also setz dich für ein Anliegen ein. Und das heißt natürlich heute in ganz großem Maßstab, greife etwas auf, was aus der Ökologie kommt. Und da haben wir eine Menge Probleme. Da haben wir genügend Ansatzpunkte, wo man sagen kann, da kann ich was machen, Entrepreneurship. Das ist für mich Entrepreneurship. Nicht irgendeinen Quatsch, den kein Mensch braucht, auch noch unters Volk bringen. Und wenn sich die Leute wehren, was sie schon allmählich allergisch gegen Werbung sind, dann muss ich eben so viel Werbung einsetzen, dass ich diesen Widerstand auch noch überspiele. Und da gehen dann enorme Ressourcen herein. Also für ein Anliegen einsetzen. Ich finde, dieses Wir sind dran passt gut zu diesem Thema, nämlich entweder geht es uns an den Kragen oder wir schaffen noch die Kurve und eben auch mit Entrepreneurship. Natürlich brauchen wir die Politik, natürlich brauchen wir die Bildung, natürlich brauchen wir die UN-Ziele, aber es ist richtig, dass das nicht allein reicht. Wir brauchen auch mehr Initiative. Citizen Entrepreneurship, viel mehr Menschen, die sich engagieren. Das greift einen Gedanken auf von Robert Jung. Der war einer der Ersten, der gesehen hat, diese ganze technologische Entwicklung, Atomkraft, birgt Risiken, die eigentlich überhaupt nicht vertretbar sind. Und wir brauchen außerhalb der Politik, wir brauchen eine Art von Opposition, wir brauchen Bürgerinitiativen, die sich dafür einsetzen, die es nicht einfach den Ökonomen überlassen und deren Wissenschaftlern und oft eben bezahlten Wissenschaftlern die technischen Fortschritt definieren, sondern wir müssen sowas wie Technikfolgenabschätzung, wir müssen so etwas wie eine kritische Distanz einbringen. Universitäten sollten das sein oder waren das vielleicht auch mal, ich drücke mich da etwas vorsichtig aus. Heute ist das ja Exzellenzmerkmal, je mehr ich Mittel aus der Industrie bekomme. Also wir sind dran, heißt für mich, wir brauchen mehr Entrepreneurship, die genau diese Fragen angeht und versucht daraus Entrepreneurial Designs zu machen, die ausbalancieren und die etwas Vernünftiges daraus bringen. Das hat natürlich einen großen Vorteil für Sie als Gründer, weil Sie nicht allein sind, weil Sie im Rahmen einer gesellschaftlichen Dimension sind, wo ja nicht nur wenige Menschen, sondern inzwischen doch Gott sei Dank viele sehen. Wir müssen etwas ändern. Wir können nicht in dem Stil weitermachen. Wir können vor allem nicht die Ökonomie weiter betreiben, wie wir sie draußen vorfinden. Wir brauchen eine andere Ökonomie. Wir brauchen eine Opposition. Wir brauchen Alternativen. Es reicht ja nicht nur, wie Binswanger sagt, ich habe einen Geldschein und ich gehe einkaufen und damit stimme ich ab. Welche Güter kaufe ich? Was kaufe ich? Natürlich ist das gut. Aber damit das funktioniert, müssen Alternativen da sein. Ich muss Alternativen haben, damit ich auch meinen Geldschein dort einsetzen kann, wo sich was ändert. Wenn ich nur zwischen Deutscher Bank, Siemens und anderen wählen kann, habe ich diese Alternativen nicht, behaupte ich. Das war der Weg sozusagen, sich an den gesellschaftlichen Problemlagen der Ökologie anzugliedern und zu sehen, was kann ich da machen. Ich glaube, es gibt auch einen Weg der Ökonom. Ich bin mit Begeisterung Ökonom, aber ich bin immer ein Außenseiter in meinem Fach gewesen, weil ich das Pech habe, dass normalerweise Ökonomie heißt Gewinnmaximierung. Und dieses Gewinnmaximierung, vor allem in so einer Vierteljahresdimension, die großen Konzerne haben ja alle diesen Vierteljahresblick, die nächste Bilanz, wenn ich zweimal im Vierteljahr abfalle mit meinem Gewinn, werde ich abgesetzt als CEO und als Aufsichtsrat. So, also das ist ein enormer Druck und die Kurzfristigkeit wird immer stärker. Früher hatte man Jahresbilanzen und es gab Leute, die haben über 5 oder 10 Jahre nachgedacht. Jetzt passiert das noch in China, wie Sie richtig sagen, aber hier passiert es in Vierteljahresdimensionen. Der Weg des Ökonomen und auch wieder in Zusammenhang mit Ökologie ist, ich bin ein großer Fan von Jeremy Rifkin, der hat etwas auf den Begriff gebracht, schwieriger Begriff, aber sehr gut, null Grenzkosten. Es heißt, das, was heute in die Herstellung der Waren geht, wir denken ja immer bei einer Ware an die Herstellung. Ist das teuer, ist das gut, ist das ressourcenrelevant und so weiter. Die Herstellung der Ware macht ja nur noch einen Bruchteil dessen aus, was da an Kosten reingeht. Das meiste ist alles, was Werbung, Markenpflege, schöne Filialen in den Hauptstädten der Welt und so weiter. Also das, was die Herstellung ausmacht, wird immer geringer. Er spricht von null, man müsste fairerweise sagen fast null. Oder wenn man ein bisschen vorsichtiger ist, könnte man sagen, naja, 10% dessen, was die Kosten ausmacht, sind noch Herstellungskosten. Das ist ja enorm. Das wissen wir doch alle. Irgendein Glas, irgendein Produkt in der Herstellung kostet das tatsächlich fast null. Grenzkosten heißt, wenn ich das ganze Band eine halbe Stunde länger laufen lasse, nachdem alles schon eingerichtet ist, was kosten diese Sachen? Kosten ganz wenig. Und uns werden sie teuer verkauft. Da kann ich natürlich als Ökonom, als kritischer Ökonom, als intelligenter Ökonom, als ein bisschen kreativer, zerstörender Ökonom sagen, na dann machen wir doch Produkte preiswerter. Wenn ich Kleidung preiswerter machen kann, ohne dass ich ausbeute. Wenn ich Produkte preiswerter herstellen kann und das auch so unter die Leute bringen kann, indem ich nicht den Unfug mache, den alle anderen machen. Marken aufbauen, Markenpflege. Das Teure ist, in die Markenpflege zu investieren und den Leuten klarzumachen, dieses komische Produkt musst du unbedingt haben, das hat einen enormen Wert. Bis hin zu richtig schlechten Produkten wie Zigaretten. Da hat man Gott sei Dank dann die Werbung verboten. Aber früher war Zigarette der Inbegriff von Freiheit, Abenteuer und allem dem. Also wir können aus dieser Null-Grenzkostengesellschaft etwas machen. Da können wir als Ökonomen hingucken und sagen, da liegen Chancen, wir müssen es ein Stück anders machen als die anderen, nicht alles in Werbung investieren und in den Vertrieb. Wenn ich ein Buch schreibe, kriege ich, wenn ich Glück habe, 10% des Endverkaufspreises. Allein der Buchhändler, der mein Buch nur verkauft, kriegt 30%, trotzdem geht es ihm schlecht und so weiter. Also das ist eine nicht intelligente Ökonomie. Da müssen wir Lösungen finden, die besser sind. Das ist das Buch dazu, Jeremy Rifkin. Der dritte Weg, den ich vorschlage und den ich für den Königsweg halte, heißt, von den eigenen Neigungen, von den eigenen Talenten ausgehen. Wir sind Menschen. Wir sind nicht Gewinnmaximierer. Wir sind nicht Konsumenten, sondern in erster Linie sind wir Menschen und sind auf unsere Art einzigartig und auf unsere Art kreativ. Und ich finde, keiner hat das besser ausgedrückt als Beuys in diesem Satz, oft missverstanden, jeder ist Künstler. Der Satz heißt nicht, jeder ist Rembrandt oder ein berühmter Bildhauer, sondern der Satz heißt, jeder Mensch ist auf seine eigene Weise kreativ. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch kann über seine eigene Kreativität etwas beitragen für die Gemeinschaft. Das heißt, jeder ist Künstler. Und das ist natürlich eine wundervolle Vorlage für Entrepreneurship, zu sagen, was könnten wir denn machen aus unseren eigenen Anlagen? Und das Schöne daran ist, wenn ich das mache, was mir leicht fällt, wenn ich das mache, was ich gerne tue, hat Konfuzius vor 2500 Jahren gesagt, wenn du das tust, was du gerne tust, was dir liegt, was dir leicht fällt, dann musst du dein Leben lang nicht arbeiten. Arbeit ist ja das Leid, Arbeitsleid, 8 Stunden absitzen, nach irgendwelchen Vorgaben anderer Leute irgendetwas machen, was einem keinen Sinn macht. Also wenn ich das mache, was ich gerne tue, was mit mir als Person im Einklang ist, Entrepreneurship stimmig zur Person, kommt sonst nicht vor. Entrepreneurship ist immer der erste Begriff, Opportunity Recognition. Da gibt es Opportunities, hinlangt, so wie in der Jahrmarktbude, wenn sie schießen und da geht so eine Figur vorbei. Wenn sie nicht rechtzeitig schießen, ist die Figur weg. Also schnell sein. Die Opportunity packen und rasch umsetzen. Hat mit ihnen null zu tun. Am Ende verbringen sie Teil ihres Lebens oder ihr ganzes Leben in der Opportunity, die mit ihnen null zu tun hat. Nur weil es gerade eine Opportunity war. Ein sehr erfolgreicher Entrepreneur sagt, ich hasse Opportunities, ich hasse Gelegenheiten. Ein guter Satz. Ich hasse Gelegenheiten. Völlig konträr zu Opportunity Recognition. Holger Jonsson mit seinem IBO, sehr erfolgreich. Ich hasse Gelegenheiten. Also, gucken, was hat denn mit mir zu tun? Das ist, glaube ich, der Königsweg. Wunderbar beschrieben von der Julia Cameron, weil wir immer denken, das Künstlerische ist was im Gegensatz zur Ökonomie. Überhaupt nicht. Ich sehe im Gegenteil, eine gute Ökonomie kann viel mehr Anleihen bei der Kunst nehmen, als dass die Kunst etwa Anleihen bei der Ökonomie nimmt. Wie schrecklich, obwohl sie das oft tut. Der Weg des Künstlers als meines Erachtens der Königsweg für Entrepreneurship. So, drei Wege. Was finden wir denn in der Praxis vor? Bevor wir in die Praxis geht, Starting a Business. Wenn Sie es richtig anpacken, kann das eine wunderbare Beschäftigung sein. Und sie endet, auch das passt zum Bild, in einem eigenen Ideenkind. Setzen Sie ein Ideenkind in die Welt. Ihr Ideenkind. Aber was finden wir in der Praxis vor? Auch da wieder, die eigentlich notwendigen Innovationen finden nicht statt, sondern was an Innovationen stattfindet, ist eher im Gegenteil. Ist eher, stimme völlig zu, überall das Geschrei, wir brauchen mehr Wachstum. Und nicht die Frage, ja, bringt uns das denn irgendwas? Es gibt ja so Glücksforschung, die sagt, von einem bestimmten Basisniveau aus, wenn Hunger, wenn Mangel beseitigt ist, wird das Verfügen über mehr materiellen Produkte führt nicht zu mehr Glück, das wissen wir. Übrigens in allen Religionen, in allen Weisheitslehren dieses Globus heute und in der Geschichte war nie, es gibt meines Wissens keine einzige Weisheitslehre, die sagt, das Anhäufen von Reichtum, das Anhäufen von Produkten führt zum Glück. Es gibt Walt Disney, der in der Figur des Onkel Dagobert genau das karikiert, der schwimmt so in seinen Goldstücken und wird immer unglücklicher und geht am Leben vorbei. Also auch das ist Ökonomie, zu sagen, wie kriegen wir Lebensfülle, wie kriegen wir etwas, was dieses Menschsein ausmacht und nicht, wie können wir dieses Gewinn maximieren allein. Natürlich, jeder Entrepreneur, der ein Risiko eingeht, der etwas Neues probiert, der sich nicht einfach in diesen großen Versorgungszusammenhang begibt, der verdient es auch ordentlich, daran Geld zu machen. Da bin ich der Erste, der sagt, Leute, die ins Risiko gehen, die etwas ausprobieren, die häufig auch scheitern, die haben es verdient, da gut dafür belohnt zu werden. Aber doch nicht diese Magie der Nullen. 5 Millionen, ja, aber 50 Millionen, wozu braucht man das? 500 Millionen, Unicorn ab 1 Milliarde, Silicon Valley, gelten sie was ab 1 Milliarde, drunter ist da so irgendwie Bruch, noch nicht so wirklich erfolgreich. Die Magie der Nullen, also wirklich die Nullen im doppelten Sinne. Einerseits immer der Faktor 10 und andererseits Null an der Sinnlosigkeit dran. Können Sie sagen, das war mal ein kluger Satz. In den 80er Jahren. Ja, es gibt viel zu viele Autos. Das war ein kluger Satz und da sagt jemand, der Chef von BMW ist. Leider Gottes hat er noch was Zweites gesagt. So wichtig kommen die Innovationen nicht aus der Ecke. Das war eine Initiative von 27 Unternehmensführern. Sie sehen in der Mitte Deutsche Bank und noch andere. Die haben gesagt, das geht so nicht weiter. Wir verlieren immer mehr Vertrauen in der Gesellschaft. Die Leute spüren, irgendwas ist in dieser Ökonomie nicht mehr richtig. Bis dahin sagte man, naja, Ökonomie, es könnte vielleicht schon ein bisschen besser sein, aber die machen das schon. Diese Siemens, diese Volkswagen, diese Deutsche Bank, die können das. Das sind schon ganz gute Ökonomen. Klar kann man ein bisschen kritisieren, aber da können wir doch nicht mithalten. Die machen das. Und wir haben seit Beginn dieses Jahrtausends ein Vertrauensverlust. Den kann man auch messen. Und die haben gesagt, vertraut uns wieder. Interessant, wann ist das Datum? 2010. Da war der Skandal von Siemens noch nicht so offen. Da war die Deutsche Bank noch ein hoch angesehenes Geldhaus. Da war die Ergo-Versicherung, bevor dieser Geschichte da in Budapest, auch eine hoch angesehene, solide Versicherung, von der man glaubte, na, die können das schon, das Versicherungsgeschäft. Und das ist schon in sich irgendwie stimmig. Oder neuerdings Volkswagen oder jetzt, was gerade aufkommt, Airbus. Wir haben so das Gefühl, so richtig kommt aus der Ecke nicht das, was vertrauenserweckend wäre. Das ist schlimm, wenn man das so sagt. Gleichzeitig ist es auch eine Chance zu sagen, dann müssen wir selber ran. Dann müssen wir selber ran. Wir können nicht glauben, dass in diesen Konzernetagen, Herr Sattelberger wird uns heute Nachmittag ein bisschen als Insider davon berichten, auch ein scharfer Kritiker dieser Denkweise, wir können nicht erwarten, dass in den Konzernetagen wirklich zukunftsfähig gehandelt wird. Dazu sind die zu sehr unter dem Druck des internationalen Finanzkapitals, zu sehr unter dem Druck dieser Vierteljahresbilanzen und noch anderer Bürokratien und Hemmnisse. Wir müssen versuchen, selber in diesen Bereich zu gehen. So. Also wir brauchen das, wir brauchen Citizen Entrepreneurship, wir brauchen Ihre Initiativen, wir brauchen unser Nachdenken über Ökonomie. Können wir es auch? Können wir es auch? Das wäre die nächste Frage. Business as usual führt uns nicht weiter. Wenn wir realistisch sind, müssen wir sagen, wir sind David gegen Goliath. Wir sind David gegen Goliath. Das ist klar. Welche Chancen haben wir als David? Da kann man eines vorneweg sagen, wenn ich mit den Waffen des Goliath antrete, habe ich keine Chancen. Da gewinnt der Goliath, ziemlich sicher. Weshalb ich jemand bin, der nicht sagt, legen Sie los, ausprobieren, legen Sie los, machen Sie und die Erfahrung kommt dann schon und dann werden Sie schon sehen und werden schon richtig ausrichten. Wenn Sie als David gegen den Goliath loslegen, einfach so, geht das nicht gut aus. Das ist in meinen Augen kein guter Rat, legen Sie einfach los. Sondern überlegen Sie sehr genau, wenn Sie gegen Goliath antreten, überlegen Sie sehr genau, wo Ihre Chancen sind, sonst verlieren Sie. Und Sie müssen etwas finden, wo Sie gegen den Goliath Chancen haben. Das kann eine neue Technologie sein, das kann ein neues Verfahren sein, es kann Sympathie sein, es kann eine Menge sein, aber Sie müssen etwas haben, wo Sie gegen diesen Goliath eine Chance haben. Der ist waffenstärker. Diese Konzerne haben ganz andere Waffen. Für mich ist Nespresso das beste Beispiel. Ein Produkt wie Kaffee, kommen geniale Innovatoren. Danach ist das Produkt fünfmal so teuer. Ökologisch schlecht, diese Kapseln, richtig schlecht. Und Sie brauchen eine teure Maschine, damit Sie überhaupt das ganze Ding veranstalten können. Genial als Ökonomie. Es gibt auch Leute, die sagen, geniales Geschäftsmodell. Ich finde es genial unter Gewinnmaximierungsgesichtspunkten vielleicht. Ansonsten finde ich das ein ziemlich scheußliches Geschäftsmodell, das mich ärgert. Warum? Weil ich finde, wir Ökonomen sind angetreten, um gute Produkte zu machen und die preiswert zu machen. Wir sind nicht angetreten, Produkte des täglichen Lebens fünfmal so teuer zu machen mit einer Zusatzinvestition und ökologisch richtig schlecht. Wie kommt es, dass sich so ein Produkt durchsetzt? Weil die Waffen des Goliath da sind. Ich weiß noch sehr genau, als diese Nespresso-Kapseln aufkamen, kriegten die eine relativ schlechte Presse. Die kriegten einen schlechten Empfang. Es hieß teuer, dieses Aluminium schlecht und dann der Dorn, der da durchs Aluminium sticht, man weiß, Abrieb von Aluminium, ziemlich problematisch und dann das ganze Ökologieproblem. Also es kriegt eine schlechte Presse, nicht nur in den Umweltorganisationen. Und was passierte dann? Dann hat Nestlé tief in ihrem Waffenarsenal gegriffen, mehrere Milliarden, haben einen sympathischen Typen wie den Clooney, was ich ihm wirklich übel nehme. Der kann sonst ein sehr sympathischer Mann sein, der macht auch sehr viele gute Sachen, muss man sagen. Aber das nehme ich ihm übel. Er hat sein Gesicht hergegeben und den Sympathiefaktor hergegeben. Und Nestlé hat das ganze Ding gedreht und hat heute ein Wahnsinnsgeschäft mit diesen Kapseln. Das ist für mich Beispiel, dass natürlich wir in dem Kampf David gegen Goliath sind und mit den Waffen der Goliaths haben wir keine Chance. Also ab und zu drehen die das. Wir haben eine Chance, das ist unser Kopf, das ist unsere Kreativität, das sind unsere Ideen, weil wir nicht in diesem Konzerndenken behaftet sind. Wir haben nicht diesen Ballast am Hals, wir haben nicht einen Vierteljahreshorizont, der uns da drangsaliert. Unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft, unbegrenzt, unbegrenzt. Und wir können aus diesem Wissen, wir sind in einer Wissensgesellschaft, wir können aus dem Wissen neue Kombinationen bilden. Das ist unsere Chance. Ist nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, ein gutes Konzept auszuarbeiten. Es ist ein Marathonlauf. Aber Sie können den Marathonlauf in Etappen machen. Jeder von uns kann den Marathonlauf machen, wenn er ihn in Etappen macht. Und es dauert, bis man ein gutes Konzept erarbeitet hat. Ich halte nichts von diesen Entwürfen in 48 Stunden zum Entrepreneur oder sowas. Aber das ist unsere Chance. Jetzt können Sie sagen, man kann auch mit einem toten Pferd gewinnen. Und das ist Nespresso ist für mich so ein Beispiel von einem toten Pferd. Wenn Sie das Geld haben, Sie können auch ein totes Pferd bewegen. Vier starke Männer heben das Pferd hoch und transportieren es. Oder noch besser, Sie schnallen das tote Pferd auf einen Porsche. Wenn es die Spielregeln erlauben, und die erlauben es in einer Marktwirtschaft, gibt keine Spielregel, die sagt, alle müssen mit dem gleichen Kapitalbestand antreten, sondern jeder bringt Kapital mit, wie er kann oder will. Unter solchen Spielregeln gewinnt derjenige, der das Pferd auf den Porsche schnallt oder noch ein schnelleres Ding und Gas gibt und als erster durchs Ziel fährt. Sie können mit einem toten Pferd gewinnen. Das ist auch das, was viele Berater sagen. Sie sagen, Faltin, Ihre Dinge immer auf das Konzept kommt es an. Man kann auch mit einer zweitbesten Idee gewinnen. Wenn man genügend Kapital sowas einsetzt. Ja, man kann auch mit einer drittbesten Idee gewinnen. Sie können auch mit einem toten Pferd gewinnen. Sie können auch mit einer kriminellen Idee gewinnen, solange sie nicht erwischt werden. Aber warum müssen wir mit schlechten Ideen antreten? Da frage ich die Kollegen im Saal, die Ökonomen sind, die Ökonomie lehren. Ihr redet doch immer von Effizienz und McKinsey redet so viel von Effizienz. Was ist denn effizient daran, mit einem toten Pferd und einem Porsche anzutreten? Das ist doch nicht effizient. Treten wir doch lieber mit einer guten Idee an, statt mit einer zweitguten oder dritten oder einer kriminellen Idee. Natürlich können wir mitgewinnen, aber effizient ist das nicht. Also bitteschön, wenn wir Ökonomie definieren, und das steht in jedem Lehrbuch auf der ersten Seite, effizienter Umgang mit Mitteln, sparsamer Umgang mit Mitteln. Da müssen wir doch nicht so einen Unsinn machen und tote Pferde bewegen. Konzeptentwicklung. Deswegen steht bei mir in unserer Tradition, in unserer Schule, wenn Sie so wollen, Konzeptentwicklung im Vordergrund. Klar ist Kapital was Wichtiges. Klar kann ich mit Business Administration eine Menge erreichen. Ich kann mit vielen Sachen was erreichen, aber wenn ich alles das nicht zur Verfügung habe, weil es die Domäne der Goliaths ist, dann muss ich mich auf meinen eigenen Kopf besinnen. Dann muss ich mit anderen zusammen im Team oder sonst wie mit Gleichgesinnten gucken. Und dann muss ich harte Arbeit machen, dann muss ich diesen Marathon laufen. Entwerfen, verwerfen, entwerfen, verwerfen. Es ist lange. Bis Sie ein gutes Konzept haben, wo alle Teile stimmig zusammenpassen und das Ding auch so ist, dass es mal einen Stoß von außen aushält und wieder zur Balance zurückfindet und nicht einfach runterfällt. Die meisten Geschäftsmodelle, da stoßen sie hin, dann fällt es runter. Ich habe ein Patent, großartig. Und was ist, wenn jemand das Patent unterläuft oder in China nachbaut und die Gerichtsbarkeit ist so, dass sie nicht gegen vorgehen können? Was ist dann das Patent noch wert? Also alles, was auf einem Bein steht und starr, ist bei einem ersten Angriff, fällt es runter. Sie müssen eigentlich Entrepreneurial Designs entwickeln, das ist nicht ganz einfach, die da ausgewogen sind, die ausbalancieren, die Stöße aushalten, die Stöße kommen. Und auch unfaire Stöße kommen, gerade wenn sie erfolgreich sind und gerade wenn sie gegen diese vorfindbare Ökonomie antreten. Natürlich kriegen sie unfaire Stöße, müssen sie aushalten. Und ihr Konzept muss das aushalten, nicht nur sie selber. wie komme ich von einem wirren Sturm-Brainstorming von Gedanken zu einem guten Konzept. Das ist eine Skizze von Tencheli, dieser Schweizer Künstler, der so für seine Maschinen, scheinbar sinnlosen Maschinenarrangements berühmt ist. Das ist eine Skizze von ihm. Und da kommt ein erster Begriff, der uns sehr zu Hilfe kommt, den man früher nicht hatte, Komponenten. Ich kann heute natürlich das, was ich da an Entrepreneurial Design zusammensetzen will, mit Hilfe schon fertiger Komponenten machen. Und Sie wissen, Ratio Drink, wir haben ein paar Firmengründungen im eigenen Umfeld, die ganz stark mit Komponenten arbeiten. Also ich muss nicht alles aufbauen. Ich kann mir professionelle Komponenten holen. Betonung auf professionell, nicht irgendwelche dilettantischen Sachen. Das Zeug muss ja zusammenpassen. Herr Faltin, ich habe das probiert mit dem Delegieren, furchtbar, totales Chaos, mache ich nie mehr wieder. Ja, weil er mit irgendwas delegiert hat. Aber wenn Sie mit professionellen Komponenten delegieren, dann sind da die Schnittstellen dem anderen klar, Ihnen vielleicht nicht, aber dem anderen sind sie klar, die Interfaces, die zusammenpassen müssen, die sind dann klar. Da nutzen Sie das Wissen der Komponenten, das hilft Ihnen. Also denken in Komponenten von Anfang an. Und dann kommt hoffentlich, wenn Sie lange daran getüftelt haben, etwas heraus, was bei Tencheli so aussieht. Ein gutes Entrepreneurial Design ist ein Gesamtkunstwerk. Deswegen gefallen mir diese Bilder so. Es ist ein Gesamtkunstwerk aus vielem. Das muss ökologisch Sinn machen. Das muss sozial machen, Sinn machen. Es muss für Sie als Person Sinn machen. Es muss für Ihren Freundeskreis Sinn machen. Ich mache einen Unterschied. Ich sage nicht einfach die Ökonomen, sondern ich sage, es macht einen Unterschied, ob ich eine Konzernetage habe mit ihren ganz bestimmten Zwängen oder ob ich zum Beispiel einen Mittelständler habe, mit dem wir lieber zusammenarbeiten, der sagt, ich bin stolz auf mein Produkt. Ich bin stolz, dass ich auf der Schwäbischen Alb in meinem Städtchen anerkannt bin. Und die Leute kommen und sagen, Mensch, wir merken, dir geht's schlecht. Wir schlagen mal vor, wir nehmen jetzt unbezahlten Urlaub und kommen wieder, wenn es dir wieder besser geht. Wir wollen ja nicht, dass die Firma hier pleite geht. Und der braucht auch kein Haus in Monaco oder sonst irgendwo, sondern der ist hoch anerkannt in seiner Kommune und ist stolz darauf. Es gibt eine Untersuchung von dem Psychologen Göbel, gerade über solche sogenannten Hidden Champions oder zu Recht genannten Hidden Champions. Da erzählt die Frau unter Tränen, dass es eine unglaubliche Leidensgeschichte war, bis der Mann dann irgendwie was zustande gebracht hat. Der bastelte im Keller und in der Garage und es kam nichts bei raus. Und 10-mal, 100-mal immer wieder probiert und es kam nichts bei raus. Und das Kind wurde in der Schule gefragt, was macht denn dein Vater? Der sitzt irgendwie im Keller und da kommt nichts bei raus. Und die Frau weinte beim Interview. Und irgendwann, beim 1000. Mal, hatte er was und heute ist er ein Stück Weltmarktführer an einer ganz kleinen Stelle. Und die Familie ist reich und die Großmutter putzt in dem Unternehmen. Und der Gründer sagt, Mutter, das musst du nicht, wir sind reich. Und sie sagt, ach, lass mich doch was machen, lass mich doch mithelfen. Der Mann ist natürlich sehr anerkannt in seiner Kommune. Der muss nicht irgendwo ein 6 Meter langes Auto fahren oder sowas machen. Der ist hoch anerkannt und er ist vielleicht auf seine Weise glücklicher als ein CEO, der da oben mit irgendwelchen Dingern versucht, verrückte Sachen zu drehen. Also da ist ein Unterschied zwischen Konzern- und eigentümergeführten Unternehmen, finde ich, und es ist ein Unterschied zu den Gründern. Sie haben als Gründer den ganzen Ballast nicht. Sie haben die Möglichkeit, etwas zu machen, was Ihnen liegt, was wirklich gebraucht wird. Sie müssen nicht sagen, na, was habe ich denn jetzt für eine Maschinerie? Wie kann ich die denn einsetzen? Wie kann ich denn die 5000 Leute weiter beschäftigen, wenn der Markt einbricht? Sie haben die Chancen des Neuen, des Beginners. Das ist die Chance gegenüber den Goliaths. Was in der Landwirtschaft stimmt, gilt auch beim Entrepreneurship. Sie müssen auf mehr als einem Bein stehen. Je mehr Beine Sie haben, desto besser. Nicht alle Beine ganz großartig, aber es ist natürlich schön, wenn Sie andere Beine zur Verfügung haben. Das ist die Kunst. möglichst viele Beine zu gewinnen. Deswegen haben mich diese Hightech-Geschichten nie so, hat mir nie so eingeläutet. Es hat mich, imponiert mir nicht so. Da steht immer auf einem Bein ein Patent und hoffentlich hält das. Hoffentlich kommt nicht einer und macht ein besseres Patent oder hoffentlich umgeht es keiner und so weiter. Also Sie müssen etwas finden, was auf mehreren Beinen steht. Und damit komme ich zum Ende. Wir müssen selber in den Ring steigen. Citizen Entrepreneurship. Wir müssen versuchen, in diese Ökonomie einzugreifen. Hambacher Fest 1832, das war der Aufruf, das war der erste Aufbruch, zu sagen, wir wollen den Fürsten die Macht streitig machen, den Fürsten und ihren Generälen, wir wollen mitsprechen, wir sind davon betroffen, wir lassen uns nicht länger gefallen, dass die für uns entscheiden. Und wie gesagt, alle zu dumm, auch in der Politik, nicht nur in der Bildung, die Arbeiter sind doch zu dumm, um sowas Kompliziertem wie Staatslenkung mitzusprechen. Frauen, viel zu dumm. Frauen kriegen ja das Stimmrecht als allerletzte. Heute stehen wir vor dem Problem, dass wir sagen, diese Fürsten der Ökonomie machen falsche Ökonomie, machen schlechte Ökonomie. Nicht alle, aber viele machen schlechte Ökonomie. Wir müssen bessere Ökonomie machen. Wir müssen eingreifen. Bürgerinitiative, Robert Jung. Und dann kommt das Argument, das ist ja Idealismus. Herr Faltin, Sie sind Idealist. Da sage ich, wieso denn das? Wenn ich sage, Ökonomie ist angetreten in der Geschichte von Aristoteles bis heute, zu sagen, wir wollen gute Produkte preiswert herstellen. Was ist denn daran Idealismus? Das ist Standard. Das ist die Norm. Wenn Sie einen Arzt haben, dann erwarten Sie von ihm, dass er Sie mit den geringstmöglichen, aber sachgerechten Mitteln behandelt. Nicht, dass er sie als ein Objekt nimmt, wo er jetzt maximalen Gewinn draus zieht. Das gibt es wahrscheinlich auch, aber es ist nicht die Aufgabe des Arztes. Wir sagen, die Normalität ist, der Arzt hat seine Pflicht zu tun. Oder wenn Sie einen Ingenieur haben, der soll eine Brücke bauen, die was taugt und die möglichst nicht zu viel Kosten verschlingt. Aber wir erwarten doch nicht, dass der Ingenieur geplante Obsoleszenz macht und überlegt, wie er jetzt diesen Brückenauftrag nutzen kann, um für sich maximal Gewinn zu maximieren. Da würden wir sagen, na, das erwarten wir aber nicht von dem guten deutschen Ingenieur. Und das gibt es wahrscheinlich auch, aber es ist die Ausnahme. Und bei der Ökonomie ist es scheinbar nicht die Ausnahme, sondern die Regel, dass dieses Gewinnmaximierung reinkam. Wenn Gewinnmaximierung das oberste Prinzip ist, wird alles andere zweitrangig. Das Produkt wird zweitrangig, die Mitarbeiter werden zweitrangig. Ob das Produkt ökologisch vertretbar ist, ist drittrangig und so weiter. Also wir müssen dieser Ökonomie etwas entgegensetzen, die zurückführt zu dem, wofür sie angetreten ist. Ökonomie heißt sparsam mit Mitteln umgehen, sparsam mit Ressourcen angehen. Das ist Ökonomie in der Geschichte immer gewesen. Und das sollten wir nicht verlassen. Und deswegen finde ich, nicht, das ist nicht Idealismus, Braungart, vom Cradle to Cradle, dieses Konzept, hat einen Fernseher entwickelt, der ist preiswerter in der Herstellung als die normalen Fernseher und sehr viel ökologischer. Und da ist er rumgelaufen und hat jemanden gesucht und hat Philips gefunden und die haben den Fernseher gebaut. Und Braungart hat erwartet, dass jetzt dieser ökologisch gute Fernseher preiswerter angeboten wird, weil er auch in der Herstellung weniger kostet als die anderen. Was ist passiert? Philips hat ihn teurer gemacht. Na, wenn ich solche ökologisch bewussten Käufer habe, na, dann kann ich doch denen mehr aus der Tasche ziehen. Die kaufen doch, weil der Fernseher ökologisch ist. Da wird mir schlecht dabei. Das finde ich kriminell. Endlich mal ein guter Ansatz zu sagen, da ist ein Produkt, das ist ökologischer und trotzdem preiswerter. Damit können wir doch den Markt erobern. Da haben wir doch ein kleines Schrittchen an der Stelle mal was Gutes gemacht. Dann kommt Philips und macht diesen Fernseher teurer, weil er aus diesen ökologisch bewussten Leuten mehr Geld rausziehen kann. Das ist doch Wahnsinn. Das müssen wir doch nicht mitmachen. Deswegen müssen wir selber in den Ring steigen. Das ist der Punkt. Wir müssen selber in den Ring. Wir wollen eine Ökonomie, die die Chance hat, eine bessere Welt zu gestalten. Wir wollen eine liebevollere Ökonomie. Wir wollen eine witzigere Ökonomie. Wir wollen eine künstlerische, wir wollen eine feinfühligere Ökonomie. Das ist möglich. Das können wir machen. Da müssen wir selber für in den Ring steigen. Und wir brauchen Entrepreneure als zukunftsfähig Handelnde. Wir können in dieser alten Ökonomie nicht weitermachen. Wir müssen bescheidener sein, was den Verbrauch von Ressourcen angeht, aber wir sollten anspruchsvoller sein, wenn es um geglücktes Leben geht. Wir brauchen eine Ökonomie der Vielfalt. Wir brauchen eine Ökonomie der Lebensfülle. Wir brauchen eine Ökonomie, die Begeisterung auslöst, die Leidenschaft auslöst für intelligente Lösungen, für ein besseres Leben, für ein Überleben dieses Planeten. Wir brauchen eine Ökonomie, die lebendig macht. Und wir brauchen nicht eine Ökonomie, die tote Pferde uns schmackhaft zu machen versucht. Danke Ihnen.